Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit Mick Taylor und seinen Rolling Stones. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Let's talk it over, baby, before we start. I heard about the way you used to do your part. Don't you lie to me. Don't you lie to me. Well, it makes me mad. I get shook about the man you be. Ende der 80er Jahre wurden in den europäischen Copyright-Gesetzen Lücken deutlich, die eine legale Veröffentlichung von seltener Musik bekannter Acts möglich machte. Mal saßen die Firmen in Luxemburg, mal in Italien und die Autorentantiemen führten sie auch brav an die GEMA ab oder an die entsprechende Einrichtung im Ausland. Auf einem Doppelalbum der Firma The Swinging Pig aus Luxemburg tauchte 1990 die Ouvertüre der zweiten Soundcheck-Stunde auf, Don't Lie to Me, komponiert von Chuck Berry. Und bei dieser seltenen Live-Version von 72 nicht, wie zu erwarten wäre, mit einem der patentierten Richard Soli à la Berry, sondern mit einem eleganten Solo von Mick Taylor. Aufgenommen wurde diese Variante von Don't Lie to Me am 24. Juni 1972 in Fort Worth, Texas. Während dieser 72er USA-Tournee entstanden zwei Filme. Einer von ihnen heißt Cocksucker Blues, der Film von Robert Frank, wurde bisher offiziell nur ganz selten vorgeführt. Er dokumentiert die deprimierenden und dekadenten Aspekte der Tour, aber auch ein paar musikalische Highlights. Der zweite Film, der bei dieser Tournee damals entstand, hieß schlicht Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones. Das war ein reiner Konzertfilm mit prima Musik und etwas zu viel Kamerafokus auf Mick Jagger. Aber auch dieser Film war fast nie in den Kinos zu sehen. Das 1972 angekündigte offizielle Live-Album von der Tour erschien bis heute nicht. Als es darum ging, nach gebührender Pause die Nachfolgeplatte von Exile on Main Street einzuspielen, kam man auf die Idee, die Aufnahmen in Jamaika zu machen. 1973 erschien das neue Album Goat's Head Soup. Baby. man walking through the wood the other day, and the world was a carpet laid before me. The birds were busting and the air smelled sweet and strange, seemed about 100 years ago. Mary and I, we would sit up on the gate, just gazing at some bright line in the sky. What tender days we had, those secrets hid away, where it seemed about 100 years ago. Now my friends is wearing wearing smiles, living out a dream of what day it was. Don't you think it's sometimes wise not to grow up? When I'd walk Rolling Stones mit Billy Preston am Klavinett und mit Mick Taylor an der Solo-Gitarre. 100 Years Ago heißt der Song, erschien 1973 auf der LP Goat's Head Soup. Bis kurz vor Veröffentlichung der LP sollte auch der Song, der davor zu hören war, mit auf die Platte, Criss Cross Man, dann wurde aber doch nichts draus, erst Raritätenhändler machten die Nummer zugänglich. Im Herbst 73 gingen die Stones auf ausgedehnte Europa-Tournee. Das Vorprogramm bestritt der Organist und Sänger Billy Preston mit seiner Funky-Kapelle und manchmal kam Mick Taylor dazu und jammte mit Preston und Co. nachzuhören auf einem Live-Album Billy Prestons, das bei dieser Tournee entstand. Auch während der Stones-Show blieb Billy Preston auf der Bühne, mal an der Orgel, mal am Klavinett, das seit Stevie Wonders Superstition ja extrem angesagt war. Gelegenheit jetzt für einen längeren Ausflug nach London und Brüssel. Thank you. kindly. This one's called do-do-do-do-do. The police in New York City, I chased a boy right through the park. Case of mistaken identity, they put a bullet to his heart. A needle and an arm. She died in the dirt of the alleyway. Her mother cried, she had no chance. Oh, baby. Thank you. wrists. Mit Billy Preston und Mick Taylor an der Solo-Gitarre. Das waren Live-Aufnahmen von der 73er Europa-Tournee aus London und Brüssel. Als legale Veröffentlichung wurden Aufnahmen von dieser Tournee Anfang der 90er Jahre zugänglich, zum Beispiel bei den luxemburgischen Labels Chameleon und Flashback. Um die Stones aus der Zeit mit Mick Taylor geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Vor ziemlich genau 40 Jahren, im Juni 69, trat Mick Taylor an die Stelle von Brian Jones, dem erratischen Allround-Musiker und erstem Chef der Band, bevor sich das soziale Gefüge der Kapelle durch die Erfolge des Teams Jagger Richards drastisch änderte. Mick Taylor merkte relativ schnell, dass das Leben als Rolling Stone nicht unbedingt ein Zuckerschlecken sein musste. In Robert Greenfields Buch über die Entstehungshintergründe von Exile on Main Street ist zum Beispiel eine Menge Klatsch und Tratsch über unschöne Dinge zu lesen, Mick Taylor war 1971, als die meisten der Exile-Songs aufgenommen wurden, 22 Jahre alt und seit 2 Jahren bei der Band gewesen. Und bezeichnenderweise schien er damals schon sehr desillusioniert gewesen zu sein. Ein Zimmermädchen, so wird in dem Buch kolportiert, fand in seinem Zimmer einen zusammengeknüllten Zettel mit den Worten »I don't wanna be a Rolling Stone anymore«. Mick Taylor trug in den Jahren 69 bis 74 eine Menge zur Musik der Stones bei, nicht nur seine flüssigen und singenden Gitarrenlinien. Es ist zum Beispiel bekannt, dass wesentliche musikalische Ideen des Songs »Time Waits for No One« von Mick Taylor kamen, nur wurde er nie als Co-Autor der Nummer aufgeführt. Ah! Das vierte komplette Studioalbum der Stones mit Mick Taylor an der Gitarre erschien im Herbst 1974 und hieß It's Only Rock'n'Roll. Der Track, der daraus zu hören war, heißt Time Waits for No One, eine weitere Stones-Nummer ohne hörbaren Input von Keith Richards, aber mit seinem Namen als Co-Autor. Kurz bevor die LP erschien, gab es in einer englischen Musikzeitung ein Interview mit Mick Taylor mit einer Vorschau auf die neue Platte. Taylor sprach dabei von zwei Songs, an denen er mitkomponiert hatte, Till the Next Time We Say Goodbye und Time Waits for No One. Zu seiner Überraschung zog der Journalist einen Vorabdruck der Liner Notes aus der Tasche. Taylors Name fehlte bei den Autorenangaben. Später wehrte sich Taylor gegen die Unterstellung, sein Ausstieg bei den Stones hätte etwas mit diesen Tantiemen-Ungerechtigkeiten zu tun. Das war nicht wichtig, sagte Taylor 1978, aber ich fühlte, dass mein Name nie als Autor unter einem Song stehen würde, selbst wenn ich einen Song schriebe. Ein weiteres Motiv beschrieb Taylor damals so: Ich langweilte mich, nicht wegen der Stones, sondern wegen mir. Es war mir sicherlich nicht langweilig, weil es zu wenig Gitarrensoli gab. Ich wusste einfach, dass noch mehr in mir steckt und ich brauchte einen Weg, das auszudrücken. Tatsächlich hatte Taylor während seiner Zeit bei den Stones begonnen, Klavier zu spielen. Bassparts spielte er sowieso des Öfteren ein und Songs schrieb er eben auch. Im Dezember 1974 teilte Mick Taylor Jagger bei einer Party seinen Ausstieg mit. Spätestens, als Mick Taylor kurz danach in einer hochkarätig besetzten Rock-Jazz-Band von Jack Bruce auftauchte, wurde klar, dass er nicht ausschließlich an Blues und Artverwandtem interessiert war. Sein erstes Soloalbum war 1978 fertig, wurde aber erst ein Jahr später veröffentlicht. Zwischen Jazz-Rock-Instrumentals, Blues und Balladen gibt es da auch den ein oder anderen Verweis auf seine Stones-Vergangenheit. Running so fast. church on Sunday said a prayer for me. I say hold on to your faith, love yourself, Lord protect us from ourselves. All we need is one more chance, all we need is more waren zwei Tracks von Soloalben Mick Taylors, die etwa 30 Jahre auseinander liegen. Los ging's mit Broken Hands von seinem Solo-Debüt aus dem Jahr 1979 und gerade eben das war Never Fall in Love Again vom Album A Stone's Throw. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Mick Taylor und seinen Rolling Stones gehen so langsam zu Ende. Wem Mick Taylors Gitarrenlinien noch immer so gut gefallen wie mir, dem oder der sei ein TV-Mitschnitt eines Gigs in der Bonner Harmonie vom März dieses Jahres empfohlen. Gesendet wird er in Kürze im Rahmen der Rockpalast-Reihe des WDR. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr noch einmal Mick Taylor and his Rolling Stones live in den USA 1972 mit You Can't Always Get What You Want. At her feet was a footloose man. Now you can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you can't